B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Am Mikrofon Nina Landhofer und dies sind einige unserer Themen. Fehlstart, Ungarn und die EU-Ratspräsidentschaft. Frankreich, große Pläne bei Sarkozys im neuen Jahr und Euphorie wegen neuer Visafreiheit in Albanien und Bosnien. Bevor die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union turnusgemäß mit dem Beginn des neuen Jahres an Ungarn überging, war die Provokation groß. Gesetze der neuen rechtsnationalen Regierung Ungarns haben den Unmut der europäischen Nachbarn hervorgerufen. Stein des Anstoßes, ein scharfes Mediengesetz, nachdem die Regierung nun auch private Fernseh- und Radiosender, Zeitungen und Internetportale kontrolliert. Luxemburgs Außenminister Asselborn brachte die Kritik auf den Punkt. Die Pläne würden klar gegen EU-Verträge verstoßen. Und auch Kommissionspräsident Barroso hatte Zweifel, dass die neuen ungarischen Regelungen mit EU-Recht vereinbar seien. Pressefreiheit sei ein heiliges Prinzip, sagte er. Doch die erste offizielle gemeinsame Pressekonferenz von Barroso und dem ungarischen Premier Orbán wollte der sich dann doch wohl nicht ganz verhageln lassen und ruderte vorsichtig zurück. Eine Überprüfung der EU wolle er akzeptieren, allerdings nur mit Bedingungen. Über den Fehlstart der ungarischen Ratspräsidentschaft berichtet Stefan Oschwart. Ein junges Paar kommt auf dem Budapester Flughafen Ferihegy an, macht eine Tour durch Ungarn, lernt dort nette Leute kennen, erfährt einiges über ungarische Küche und Erfinder und will dann gar nicht mehr weg. So präsentiert sich Ungarn in einem 7-minütigen Werbespot, 175.000 Mal angeklickt auf YouTube. Doch so idyllisch wie im Video ist der Auftakt der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft nicht. Im Gegenteil, er beginnt mit einem Eklat. Attention. Eine neu geschaffene Medienkontrollbehörde, angeführt von der ehemaligen Chefredakteurin eines Sexblättchens, macht für die konservative Regierung Orbán den Sittenwächter. Ihr Instrument, ein scharfes Mediengesetz, das jeden mit Strafe belegt, der sich nicht um Ausgewogenheit bemüht. Jüngstes Opfer, das Budapester Alternativradio Tilos Radio. Weil es einen Song des Gangster-Rappers Ice-T ausgestrahlt hat, droht dem Sender möglicherweise eine existenzgefährdende Geldstrafe. Urteil der Medienwächter: jugendgefährdend. Mehrere Zeitungen in Ungarn protestierten gegen die Abschaffung der Pressefreiheit bei den Madjaren. Auch die EU-Kommission erhöhte per Brief den Druck auf Ministerpräsident Viktor Orbán. Der Fraktionschef der Regierungspartei Fidesz, János Lázár, nimmt's gelassen. Er sagte dazu im ungarischen Fernsehen: Lássuk meg, tudja, a sok tiltakozásban akár a hazai. Warten wir es ab. Wissen Sie, bei den vielen Protesten aus dem In- und Ausland fehlt mir das Konkrete. Die Journalisten sind da etwas konkreter, aber wenn zum Beispiel ein Botschafter das Mediengesetz kritisiert, dann hätten wir es schon gerne konkreter. Das und das sind die Kritikpunkte. Dann kann man in der Sache nach vorn kommen und kann sagen, hier und da ist die Pressefreiheit bedroht. Die Haltung des Justizministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten Tibor Navracsics ist typisch für die Haltung der Regierung Orbán. Einigeln, Bunkermentalität. Im Fernsehen sagte der Konservative: Es gab einige Äußerungen von anderen Regierungen, die nicht nachvollziehbar sind. Wir mischen uns ja in der Regel auch nicht in das Gesetzgebungsverfahren anderer Länder ein. Der eine oder andere stach heraus und da ging es wohl gegen den entsprechenden Minister, die Regierung oder die Partei Fidesz. Auch die Kritik ausländischer Konzerne lässt die Regierung Orbán abperlen. Konzerne wie Allianz und mehrere Energieversorger aus Deutschland sowie die Lebensmittelkette Rewe forderten von der EU-Kommission in einem offenen Brief Strafmaßnahmen gegen Ungarn. Auch Österreicher Unternehmen wie OMV sind sauer. Der Grund: eine auf 3 Jahre befristete Sondersteuer, die in die klamme ungarische Staatskasse jährlich bis zu 1,3 Milliarden Euro spülen soll. Aus Berlin erhielten die Unternehmen Rückenwind von Wirtschaftsminister Rainer Brüderle. Aus Budapest dagegen heißt es großspurig: die EU brauche die krisenerprobten Ungarn. Viktor Orbán liebt den Eklat. Ob der kleine Mann mit der Großmannssucht der EU im kommenden halben Jahr nützt, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Die ersten Monate seiner Regierung sind bisher vor allem von einem geprägt: beängstigendem Machtstreben und nationalen Alleingängen. Die neuen ungarischen Gesetze zeigen, was Ungarn von der EU hält, meint mein Kollege Christoph Prössl. Und die EU müsse auch in Sachen Minderheitenschutz und Pressefreiheit endlich Zähne zeigen. Selten hat eine europäische Ratspräsidentschaft mit so einem Paukenschlag begonnen. Da gibt's schon Streit um gleich zwei Themen. Da können ungarische Staatssekretäre noch so viele gute Vorsätze in das Programm zur ungarischen Ratspräsidentschaft schreiben. Diese beiden Gesetze machen deutlich, wo Ungarn steht und was Ungarn von Europa hält. Das Mediengesetz zeigt, dass Ungarn nicht die gemeinsamen Werte teilt, auf die die Europäische Union fußt. Die Pressefreiheit ist für die Demokratie unerlässlich. Die 27 Staaten haben das auch deutlich gemacht, indem sie die Pressefreiheit als gemeinsamen Wert in den Vertrag von Lissabon aufgenommen haben. Darauf müssen sich die anderen Mitgliedstaaten nun berufen und Ungarn drängen, das Gesetz abzuschaffen. Das Gleiche gilt für das Steuerrecht. Es ist nicht akzeptabel, wenn große Konzerne belastet werden, kleine aber nicht. Und groß heißt in diesem Fall eben auch ausländisch. Gleiche Wettbewerbsbedingungen sind eine wichtige Grundlage der EU. Ungarns rechte Regierung macht aber auch auf Defizite aufmerksam, die die Staats- und Regierungschefs beheben müssen. Die Europäische Union tut sich schwer mit einem Land, das gegen die Grundwerte verstößt. Stabilitätspakt, Regeln des Binnenmarktes, da ist Brüssel erfahren. Doch wenn es um Pressefreiheit geht, Rechte von Minderheiten, seien es misshandelte Asylbewerber in Griechenland oder ausgewiesene Roma in Frankreich, dann zeigt die EU bislang keine Zähne. Das muss sich ändern. Ein Kommentar von Christoph Prössl. Frankreichs Präsident Sarkozy hat ein deutliches Imageproblem. Was noch zu Beginn seiner Amtszeit wunderbar zu werden versprach, hat die Franzosen mittlerweile ziemlich enttäuscht. Nächstes Jahr, 2012, stehen Wahlen an in Frankreich. Deswegen muss sich Sarkozy schon heuer in den Wahlkampf stürzen. Die Pläne seiner Frau könnten seinem Image nur nützen. Das französische Präsidentenpaar präsentiert sich zu Beginn des neuen Jahres als Power-Duo und würde es am liebsten als Trio beenden. Carla Bruni wünscht sich ein Baby. Das hat sie zwar immer mal wieder gesagt, aber jetzt passt es gerade perfekt in den beginnenden Wahlkampf. Eigentlich wäre die First Lady ja mit einer Amtszeit zufrieden gewesen, sagte sie mal in einem Interview. Wenn er nochmal antreten will, ist das seine Entscheidung. Als Ehefrau finde ich, eine Amtszeit reicht völlig. Aber Nicolas Sarkozy hat sich offenbar anders entschieden. Schon in der Neujahrsansprache redete er über die Wahlen im nächsten Jahr. Und da wären Fotos von einem Baby im Élysée-Palast spitze. Das würde Menscheln und Sympathiewerte bringen. Die haben die Sarkozys nämlich dringend nötig. Der Präsident wurde gerade von seinem Volk zum nervigsten Politiker des Jahres gewählt und Carla Bruni ging's nicht besser. Bei der gleichen Umfrage bekam sie den Titel lästigste Prominente. Der präsidiale Kinderwunsch ist seit einigen Wochen wieder in den Schlagzeilen. Zuerst beim Staatsbesuch in Indien, als sie angeblich am Liebestempel Taj Mahal für Nachwuchs betete. Dann machte das Gerücht einer Adoption die Runde. Das hat der Élysée-Palast am Wochenende aber dementiert. Aus der Politik hat sich Carla Bruni bisher weitgehend rausgehalten. Das soll jetzt anders werden. Schon diese Woche fliegt sie mit ihrem Mann zu den Neujahrsansprachen in die Überseedepartements und dann zu den Obamas nach Washington. Sie macht einen guten Job an meiner Seite, soll sie der Präsident gelobt haben. Quand on a la chance de parier avec une femme qui... Wenn man das Glück hat, mit einer so intelligenten Frau verheiratet zu sein, dann wäre es sehr schade, nicht auf sie zu hören und nicht mit ihr zu diskutieren. Auch in ihren anderen Jobs arbeitet sie weiter. Sie hat neue Songs geschrieben, will dieses Jahr ein Album rausbringen. Außerdem kommt sie ins Kino im neuen Woody Allen-Film. Da hat sie zwar nur einen relativ kurzen Auftritt, dafür hat es umso länger gedauert, bis er im Kasten war. Ein Beitrag von Evi Seibert war das. Seit vergangener Woche brauchen Albaner und Bosnier kein Visum mehr, um in die Europäische Union einzureisen. Bei den meisten Bürgern ist die Freude groß, auch wenn wegen großer Armut im Land längst nicht alle Menschen von den Einreiseerleichterungen profitieren. Sie können sich eine Reise oft schlichtweg nicht leisten. In den EU-Staaten hingegen ist die Sorge groß, dass viele Albaner und Bosnier Asyl beantragen oder untertauchen könnten. Wie es das negative Beispiel der seit einem Jahr von der Visapflicht befreiten Serben gezeigt hat. Tim Gerrit Köhler. Es war ein vertrautes Bild in den vergangenen Wochen. In den Rathäusern in Albanien und Bosnien-Herzegowina standen die Menschen in langen Schlangen. Wofür sie anstanden, das war allerdings neu. Zum ersten Mal in ihrem Leben ließen sich viele Bürger einen biometrischen Reisepass ausstellen. Er ist die Voraussetzung dafür, dass sie unbürokratisch in und durch die Staaten des Schengener Abkommens reisen können. Mehrere hunderttausend dieser Pässe wurden bislang ausgegeben. Die Vorfreude ist groß. Für mich ist das sehr bedeutend, weil ich alleine hier in Albanien lebe. Fast alle meine Verwandten sind im Ausland und nun kann ich sie besuchen. Deshalb ist die neue Regelung für mich und meine Familie sehr gut. Das ist ein wichtiger Tag für alle Menschen hier, denn sie können nun völlig frei reisen. Auch ich habe zwei Töchter. Sie leben in Griechenland und in Italien und bislang konnte ich kein Visum erhalten. Auch Geschäftsleute können aufatmen, denn die bisherigen, meist nervraubend bürokratischen Prozeduren bleiben ihnen nun erspart. Doch die Euphorie hat noch lange nicht jeden erfasst. Der Großteil der Bevölkerung wird sich teure Reisen durch Europa ohnehin nicht leisten können. Mir würde es gut gefallen, die Welt zu sehen, aber unsere Wirtschaft ist schwach und ich bin Rentnerin. Ohne Geld kann ich nicht reisen. Meine Rente reicht gerade mal für das Brot. Wenn ich reisen wollte, müsste ich meine Kinder um Geld bitten. Und auch in den EU-Staaten ist die Freude über die Visa-Liberalisierung eher verhalten. Bereits vor einem Jahr fiel der Visa-Zwang für Serbien, Montenegro und Mazedonien. Die Folge? Viele Menschen aus diesen Ländern reisten in EU-Staaten ein, aber nicht mehr aus. Manche tauchten unter, andere beantragten Asyl, in der Hoffnung, so doch noch zu einer Aufenthaltsgenehmigung auf Dauer zu kommen. Rund 9000 Asylanträge wurden alleine von Serben gestellt. Die Regierungen in Albanien und Bosnien mussten sich deshalb verpflichten, ihre Bürger vor einem Missbrauch der Neuregelung deutlich zu warnen. Der albanische Staatspräsident Bamir Topi zeigt sich zuversichtlich, dass die Informationskampagne gewirkt hat. Die Menschen werden die Reisefreiheit nutzen, aber sie werden alle Bedingungen und Verpflichtungen einhalten. Die EU hat aus ihren Erfahrungen gelernt und sich ein Hintertürchen offen gehalten. Falls es doch zu einer neuen Flut von Asylanträgen kommt, kann sie die Visapflicht kurzfristig wieder einführen. Doch das werde nicht nötig sein, beteuert der bosnische Innenminister Sadik Ahmetovic. Keine Angst, wir sind auf alles vorbereitet und werden dafür sorgen, dass es nicht zum Missbrauch der Visafreiheit kommt. Den Bedenken der EU zum Trotz, vom wichtigsten Tag seit dem Ende des Kommunismus, spricht Albaniens Premier Sali Berisha. Und Nevenka Savic, Chefin der Agentur für europäische Integration in Sarajevo, ist überzeugt, das ist ein außergewöhnliches Signal für alle Menschen hier und ein Signal, dass die EU es ernst meint mit der Annäherung. Die einen dürfen jetzt reisen, die anderen sollen das bald nicht mehr können, zumindest nicht nach Griechenland. Denn die Griechen planen zur Türkei hin einen Grenzzaun, der Flüchtlinge daran hindern soll, in die EU einzureisen. Seit Monaten kämpft Griechenland gegen einen Strom illegaler Einwanderer. Die Landesgrenze zur Türkei ist dabei für Flüchtlinge das Eingangstor zur EU geworden. Am Telefon ist nun Wolfgang Grenz, Flüchtlingsexperte von Amnesty International. Grüß Gott, Herr Grenz. Ja, grüß Gott, Frau Landhofer. Herr Grenz, selbst Politiker aus dem eigenen Land haben die Pläne des griechischen Bürgerschutzministers kritisiert. Was sagt Amnesty? Ja, Amnesty International ist der Auffassung, dass dieser angekündigte Bau eines Grenzzauns zur Türkei gegen Menschenrechte verstoßen kann. Warum? Grundsätzlich ist ein Staat wie Griechenland auch souverän zu entscheiden, wer einwandern darf oder nicht. Aber dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn Menschen um Schutz nachsuchen, wenn sie sagen, sie sind Flüchtlinge. Da muss zumindest an der Grenze dann Zugang zu einem fairen Überprüfungsverfahren gewährt werden. Also ein Verfahren, wo geprüft wird, ob dieses Vorbringen, dass die Menschen vor Menschenrechtsverletzungen fliehen mussten, ob das gerechtfertigt ist. Wenn also ein Zaun aufgebaut wird und die Menschen daran gehindert werden, überhaupt ins Land zu kommen und auch keinen Zugang zu einem Überprüfungsverfahren haben, dann verstößt das gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Grundrechtecharta und auch die Europäische Menschenrechtskonvention. Warum kommen denn die Flüchtlinge ausgerechnet nach Griechenland? Ist der Weg dorthin schneller oder ungefährlicher als in andere Länder? Das ist im Moment sozusagen die einzige undichte Stelle auf dem Weg nach Europa. Also in den vergangenen Jahren sind ja Menschen verstärkt übers Mittelmeer gekommen. Und nachdem jetzt Italien dieses Freundschaftsabkommen mit Libyen geschlossen hat und Libyen sozusagen von Italien auf hoher See aufgegriffene mögliche Flüchtlinge und Migranten also nach Libyen wieder zurückgeschickt hat und Libyen sozusagen diese Menschen aufnimmt, dann auch zum Teil inhaftiert oder dann auch wieder in andere afrikanische Länder zurückschickt, seitdem ist dieser Weg eben nicht mehr ein gangbarer Weg für die meisten Menschen, die nach Europa kommen wollen. Und deshalb sucht man jetzt den Weg über die Türkei und dann nach Griechenland. Aus welchen Ländern kommen denn die Flüchtlinge? Kann man daran ablesen, ob die meisten wirklich nicht nur Wirtschaftsflüchtlinge sind? Ja, also zunächst ist es so, dass natürlich gemischte Flüchtlingsbewegungen sind, also Migrationsbewegungen, das sind Menschen, die nach Europa wollen, um eine bessere Zukunft für sich und ihre Familie zu suchen. Auf der anderen Seite sind das auch Menschen, die vor Verfolgung fliehen. Und wenn wir die Hauptherkunftsländer sehen, die jetzt nach Griechenland kommen, dann sind das Menschen aus dem Iran, aus dem Irak, aus Afghanistan und Somalia, also alles Länder, in denen die Menschenrechtssituation doch ziemlich schwierig ist. Die suchen sich doch dann aber wahrscheinlich einfach andere Wege, weil besser geht es ihnen ja nicht. Nee, das ist eine Verdrängung dann der Fluchtwege und man sucht sich dann wieder Wege, die möglicherweise wieder gefährlicher sind. Also da ist auch eine europäische Mitverantwortung da. Man kann nicht einfach so sagen, gut, wir wehren die dann ab und dann suchen sie sich andere Wege. Da muss man auch gucken, was das für Wege sind und ob sich Menschen nicht da in Lebensgefahr begeben. Griechenland, das scheint ja Fakt zu sein, ist ja offensichtlich einfach überfordert. Und man wird diesen Flüchtlingsstrom ja irgendwie eindämmen müssen. Also was kann denn getan werden überhaupt? Ja, zum einen ist es natürlich so, das ist zwar immer leicht gesagt, aber man bemüht sich, diesen Weg meistens doch nicht zu gehen, indem man schon versucht, also auf Staaten Druck auszuüben, in denen schwere Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Da muss man aber auch einräumen, dass das nicht immer erfolgreich sein kann. Also manche Staaten lassen sich auch nicht sagen und nicht abbringen von Menschenrechtsverletzungen. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass auch wenn die Lebensgrundlagen dort den Menschen weggenommen werden, also wenn zum Beispiel durch EU-Fischindustrie die Küstengewässer leer gefischt werden, die dort einheimischen Fischer praktisch keine Lebensgrundlage mehr haben, dann werden die auch dazu getrieben, sich auf den Weg zu machen. Und innerhalb Europas ist es so, man sollte Griechenland nicht alleine lassen. Also eine Solidarität ist schon erforderlich. Denn Griechenland ist ja ein Randstaat der Europäischen Union und das Zuständigkeitssystem, was wir in Europa haben, innerhalb der Europäischen Union, ist ja, dass der Staat für die Durchführung oder die Aufnahme von Asylsuchenden zuständig ist, der als erster in Europa betreten wurde. Und dann liegt es natürlich nahe, dass davon eben die Randstaaten wesentlich mehr betroffen sind als zum Beispiel die Staaten in der Mitte wie die Bundesrepublik, Deutschland oder Frankreich zum Beispiel. Und das ist die Frage, ob dieses System noch realitätsnah ist. Also das wäre jetzt Ihr Vorschlag, dass man einen Ausgleich innerhalb der EU sucht, weil letztendlich verschiebt man das Problem ja woanders hin oder eben zur Türkei und der Graben zwischen der EU und Türkei würde wahrscheinlich noch tiefer werden. Ja, das ist richtig. Also klar kann auch die EU versuchen zu sagen, wir wollen das Meer lenken, wenn Menschen hereinkommen. Das kann man natürlich versuchen, indem man sagt, es gibt eine Migrationsmöglichkeit, entweder auf befristet oder auf längere Zeit. Und dann würden sich vielleicht manche Leute überlegen, gut, wenn ich Kriterien erfülle, muss ich vielleicht noch ein Jahr warten, dann kann ich nach Europa kommen. Das würde vielleicht etwas den Druck aus dem Kessel nehmen, dass also Leute auch lebensgefährliche Wege beschreiten, um nach Europa zu kommen. Das wäre also eine Möglichkeit. Der geplante Grenzzaun in Griechenland verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, sagt Wolfgang Grenzer von Amnesty International. Herzlichen Dank. Ja, bitte. Bei Bauarbeiten am psychiatrischen Krankenhaus in Hall in Tirol ist ein grausiger Fund gemacht worden. Gefunden wurden die sterblichen Überreste von 220 mutmaßlichen NS-Euthanasie-Opfern. Das Bauprojekt auf dem Gräberfeld wurde vorerst gestoppt. Eine Expertenkommission soll den Fund nun wissenschaftlich aufarbeiten. Ein Beitrag von Jörg Paas. Vergilbt, verstaubt, aber noch immer gut leserlich. Im Archiv des Psychiatrischen Landeskrankenhauses Hall in Tirol stapeln sich seit Jahrzehnten alte Patientenakten. Jetzt fanden Historiker unter diesen Dokumenten bei Bauarbeiten zufällig auch ein Buch aus der NS-Zeit mit den Namen von 220 verschwundenen Patienten. Die Angaben führten zu einem unbebauten Gelände, das früher, wie sich nun herausstellte, als Anstaltsfriedhof genutzt wurde. Christian Haring, der ärztliche Leiter des Krankenhauses. Wir haben sehr wohl gewusst, dass es im Areal wahrscheinlich einen Friedhof gibt und haben sogar ungefähr geahnt, wo er denn sein könnte. Nur haben wir den Friedhof nicht mit der NS-Zeit in Verbindung gebracht, haben das einfach so gesehen, dass eine Anstalt dieser Größe da halt einen Platz geschaffen hat, um da auch zu beerdigen. Der Fund aus dem Archiv deutet nun auf einen anderen, finsteren Zusammenhang hin. Die Toten, die auf dem ehemaligen Friedhof neben dem Krankenhaus begraben sind, könnten dem NS-Euthanasie-Programm zum Opfer gefallen sein. Vernichtung von lebensunwertem Leben. Unter dieser Bezeichnung wurden von den Nazis insgesamt 300.000 geisteskranke und behinderte Menschen systematisch ermordet. Etwa 500 von ihnen stammten bis jetzt nachweislich aus Tirol. Dass die psychiatrische Klinik in Hall damals Teil einer grausamen Maschinerie war, ist bekannt. Von hier aus wurden die Patienten nach Schloss Hartheim in Oberösterreich deportiert, dort vergast und ihre sterblichen Überreste anschließend verbrannt. Hartheim war eine von 6 Tötungsanstalten im Reichsgebiet. Die Frage, die sich nun nach dem Aktenfund etwa für den Tiroler Historiker Horst Schreiber stellt, ist, ob dem Krankenhaus Hall womöglich von den Nazis noch eine andere Rolle zugedacht war. Es ist richtig, dass wir die Zeit bis 1942 aufgearbeitet haben. Dort gibt es auch in Büchern und in einem historischen Projekt aufgearbeitet, namentlich aufgelistet, all jene Patientinnen und Patienten von uns, die durch den Nationalsozialismus deportiert worden sind. Und jetzt verdichten sich die Hinweise, dass es auch nach dieser Zeit noch eben zu Verstorbenen gekommen ist, die also über der normalen Sterblichkeitsrate in dieser Zeit liegen. Im März sollen die Toten aus dem Gräberfeld in Hall exhumiert werden. Gerichtsmediziner wollen die Todesursachen klären. Auch im Archiv des Krankenhauses soll weiter geforscht werden. Mit dabei sein wird der Historiker Oliver Seifert von der Universität Innsbruck. Es sind im Archiv des psychiatrischen Krankenhauses natürlich einige Akten erhalten. Es sind das vor allem Krankenakten. Was leider fehlt, sind die Verwaltungsakten. Das heißt, man muss hier jetzt wirklich bei Null einmal anfangen, die Logik dieses Friedhofs zu verstehen. Wer hat denn initiiert? Wieso genau zu diesem Zeitpunkt? Wieso ist er nur 3 Jahre belegt worden und dann eigentlich in weiterer Folge nicht mehr? In den 60er Jahren ließ die damalige Landesregierung von Tirol wichtige Akten aus dem Archiv entfernen und vernichten. Über die Absichten dahinter kann Oliver Seifert nur spekulieren. Dieser Eindruck kann auf jeden Fall entstehen, dass es entweder um eine Vertuschung geht oder andererseits auch einfach um eine Geringschätzung des Themas, die Ermordung von psychisch kranken Menschen in der NS-Zeit. Allerdings ist auch zu sagen, dass diese verschwundenen Akten bei der jetzt aufgetauchten Fragestellung womöglich gar nicht von entscheidender Bedeutung wären. Erst wenn klarer erkennbar ist, welchem Ziel der ehemalige Friedhof diente, soll der geplante Ausbau des Landeskrankenhauses Hall weitergehen. Bis dahin sind die Arbeiten erst einmal gestoppt.